Ja, ein ganz liebes Hallo euch da draußen. Heute gibt es eine neue Runde und ich bin mal wieder nicht alleine. Ich habe die Heike heute wieder dabei. Hallo Heike. Hallo Ivi. Ja, und dann haben wir noch einen neuen Gast in unserer Runde. Das ist die Dani. Hallo Dani. Hallo. Ja, und wir drei wollen heute über das Thema Ängste sprechen. Ich finde auch ein wichtiges Thema, weil redet man ja auch nicht so offen und ehrlich drüber. Ne, ist ja irgendwo. Wenn man mal so schaut, jetzt nicht so ein Thema, wo du damit frei rumrennst und dann damit rumschreist, ach, ich habe die Angst oder ich habe die Angst. Und auf Instagram hatte ich ja auch eine Umfrage gemacht. Hast du mit Angstzuständen zu kämpfen? Und die Mehrheit hat Tatsache mit 71% hat mit ja geantwortet. Ängste sind ein weit verbreitetes Thema. Gerne totgeschwiegen Ja, leider. und Wobei wird es jetzt leid. langsam kommt, ne? Also ich finde, es wird mehr auch von den Stars kommt mehr, dass es über dieses Thema angesprochen wird. Es wird öffentlicher gemacht, Ja. auf jeden Fall. Aber ist noch immer ein Thema, was noch sehr, sehr doll totgeschwiegen wird, was noch nicht wirklich überall die Akzeptanz findet und ja, trotzdem extrem wichtig, damit umzugehen und darüber auch zu reden. Aber muss man eben selber auch wollen, ne? Ich meine, die meisten schämen sich vielleicht dafür oder trauen sich ja noch nicht so offen zu reden, weil sie Angst haben, was kommt jetzt, ne? Wie reagiert der Gegenüber? Da haben wir schon wieder die Form von der Angst, ne? Aus Angst, ja, dass mich andere nicht so akzeptieren, wie ich bin, schweige lieber, fresse ich das an mich rein und leider eigentlich noch viel, viel mehr, als wenn ich wirklich da öffentlich mit umgehen würde und sagen würde, nee, ich schaffe das nicht aus Grund dessen, dessen. Aber die Angst eben, ja, kannst du ja sagen, so fast wie so eine kleine Versagensangst, ist das natürlich schon mit sehr, sehr gravierend und beschäftigt natürlich dann auch ganz, ganz doll die Leute und Natürlich. bedrückt natürlich noch viel mehr, was da natürlich dann auch negative Folgen irgendwo letzten Endes unterm Strich hat. Ja, aber manchmal haben sie auch nicht diesen Mut und die Kraft zu sagen, hey, ich habe Angst. Ich schaffe es einfach nicht, mit irgendjemand zu reden. Also ich weiß, ich kann mich erinnern, nach Corona hatte ich auch die Tachykardie und ich hatte Tatsache über alles gesprochen, aber nicht darüber. Weil einfach diese Angst, da ist was mit dem Herz. Ne? Das tut mir einzugestehen, ich habe eine Herzangst. War für mich, also ich konnte nicht offen darüber. Ich habe eine Weile echt gebraucht, um dazu zu stehen, dass ich was habe und mich dafür nicht zu schämen. Eigentlich traurig, aber wenn man mal so, habe mich echt dafür geschämt, dass ich da was habe, weil vorher war man ja topfit und alles. Und dann kommt sowas und das ist total. Es ist auch wahnsinnig traurig, dass man sich im Prinzip schämt Ja. dafür, entweder dass man durch eine Angst irgendwas nicht schafft oder eben, ja, dass man sich davor schon schämt, wenn man eine Krankheit hat, weil es für andere wieder nicht greifbar ist. Oder was dann draus gemacht wird, vielleicht, Und ne? Dann heißt es, naja, ach, du hast so, nee, dann geh mal nicht, du hast ja die Angst und Angst, nee, dich brauchen wir jetzt nicht und damit fühlt man sich ja dann auch gleich wieder abgeschoben oder ausgesondert oder ist dann. Aber ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, gerade was das Thema Ängste betrifft, dass man da auch wirklich differenziert. Es gibt ja verschiedene Ängste. Es gibt die ganz natürlichen Ängste, die halt jeder Mensch hat, die eben, ja, so nach dem Motto, Existenzangst hat irgendwo jeder so ein bisschen, dass er mal so drüber nachdenkt, was bringt mir die Zukunft. Eine leichte Versagensangst wird allerdings auch sehr dolle dadurch fokussiert, dass man ja wirklich diesen, ja, Erfolgsdruck ja schon in der Schule an die Kinder weitergibt und alles. Natürlich haben dann da auch die Kinder teilweise Versagensängste. Was aber eben man auch differenzieren muss, ist eine Angst, eine natürliche Angst, die ich selber bewältigen kann, oder nimmt sie die Form ein, dass sie mich in meinem Leben einschränkt und so dolle beeinflusst, dass ich meinem normalen Alltag nicht mehr standhalten soll, kann. Spätestens, wenn man das erkennt, sollte man sich unbedingt Hilfe suchen. Ne? Und ich denke, das Thema Angst ist so vielseitig, Naja, klar. da vermute ich mal, dass eine einzige Folge vom Podcast nicht ausreicht, sondern dass wir da wirklich, Ist ja auch großflächig, ne? das, was heute Es erstmal gibt ja so wirklich nur viel. großflächig anlegen und Wenn Interesse besteht bei unseren Hörern, dann können wir da Machen wir auch mal eine gerne nächste mal Folge. weiter gucken, dass wir da ins Detail gehen. Aber dass wir heute erstmal vielleicht, denke ich, so im Allgemeinen über Ängste sprechen. Habt ihr denn Ängste? Ja. Dani? Ja. Und ich hatte ja auch gefragt, sprichst du offen über deine Ängste? Sprecht ihr offen darüber oder seid ihr dann auch so, dass ihr eher das für euch ausmacht oder habt ihr eine bestimmte Person, wo ihr mit der ihr darüber sprecht? Ich persönlich überlege ganz genau, mit wem ich über meine Ängste spreche. Klar, da kommt man wieder in die rechte letzte Folge, ne? Also nach dem Ja. Motto Freundschaft. Mit wem ich ganz, ganz offen über Ängste spreche, ist natürlich, in dem Sinne, meine Kinder kennen meine Ängste und na, meine allerbeste Freundin, meine Jacki sowieso. Ja. Und aber auch wir, Ja. Dani und Dicke, sprechen auch sehr, sehr offen über unsere Ängste. Ja. Aber es gibt natürlich auch genügend Leute, wo ich über meine Ängste nicht spreche. Man sollte wirklich aufpassen, mit wem man drüber spricht, weil oft, wenn ich dann mal mit jemandem spreche, wo ich denke, oh, klar, den kannst du vertrauen. Komm, treffe ich das nächste Mal eine Freundin, du hast das und das erzählt. Wenn du denn das Vertrauen nicht hast, dann sollte man wirklich aufpassen, mit wem man redet. Ansonsten rede ich sehr viel mit meiner Tochter über meine Ängste. Und sie ist eben halt, wenn ich so bin, mein einziger Halt mit. Ja, Also in der ist. Abstimmung war es ja auch so, 50% haben ja, 50% haben nein. Also, wie sagt man, überlegt dann, glaube ich, schon vorher, wem man. Also ich habe ja auch nie über meine Ängste gesprochen. Also wie gesagt, mit der Herzangst musste mir eine Schmerz. Bei der Schmerzambulanz wurde mir jetzt gesagt, dass ich eine Herzangst habe, war mir vorher nicht bewusst, weil ich es verdrängt habe. Ist ja auch Aber so, man will ja dass man. vieles auch nicht wahrhaben dann, ne? Das ist ja, du verdrängst ja vieles, weil du es nicht sehen willst, nicht wahrhaben willst oder dich damit nicht auseinandersetzen willst. Und ziehst dich dann zurück. Ja. Und wie Was ja gesagt, eigentlich auch also nicht so das, gut ist. genau, aber du warst eben, wie gesagt, dann bei der Schmerztherapie, wo dir gesagt wurde, nimm es an und sieh zu. Schlimm ist eben, wie gesagt, wenn dich die Ängste so weit leben, dass du da wirklich aus diesem, da kommst du in eine Form, also kannst du eigentlich fast sagen, aus verschiedenen Ängsten entstehen nachher auch die nächste Folge, denn Stufe, die Depression. Und wenn du da nicht mehr, da kommst du teilweise gar nicht mehr alleine raus. Da brauchst du Hilfe. Und wie du ja anfangs schon sagtest, es ist Gott sei Dank nicht mehr so ein ganz totgeschwiegenes Ja. Feld. Es gibt genügend gute Therapeuten. Ich selber gehe im Prinzip seit 2017 bin ich in Therapie. Es tut mir wahnsinnig gut, auch da mit meiner Therapeutin natürlich über meine Ängste zu sprechen. Und kriege da auch dann immer so den einen oder anderen Tipp, wie ich dann aus so einem Loch, aus so einem Loch rauskam. Bei mir waren es genau wie bei dir. Natürlich sind meine Ängste erstmal anfänglich durch meine gesundheitlichen Probleme entstanden. Damals war eben, wie gesagt, ja, heute sage ich dazu, so diese Nahtoderfahrung, ja, durch diesen Darmverschluss, den ich damals hatte, wo mir dann gesagt wurde, wissen Sie eigentlich, dass Sie in höchster Lebensgefahr schweben, was ich bis dahin komplett verdrängt habe? Also auch da, also Ängste werden gerne mal Ja. verdrängt. Und wenn sie dann rauskommen, Sind ja, sehweitig. dann sind sie mächtig gewaltig. So, und da half mir dann damals eben wirklich nur die Therapie. Ja So. klar, weil man spricht und dann öffnet man sich auch und sieht es auch anders und es hilft ja auch, sind wir mal ehrlich, es hilft ja drüber zu reden, hilft, als wenn man alles in sich reinschweigt und nichts macht oder so. Und dann muss man sich auch nicht zu schön oder zu feige oder weiß ich was sein, wenn man sagt, okay, ich gehe zum Psychologen. Ist wichtig, Es ist jemanden zu wichtig. haben, wo dann die Chemie, auch ärztlicher Seite, psychologischer Seite, wo die Chemie stimmt und man dann wirklich sich aufgehoben fühlt und Aber da haben wir natürlich auch wieder leider Gottes das Problem, dass wir viel zu wenig Therapeuten haben. Dass es mitunter, weiß ich nicht, wenn sich Leute dann wirklich schon dazu überwinden, sag ich mal teilweise so, ist es ja teilweise nachher wirklich schon fast eine Form der Überwindung, sich Hilfe zu holen, dass dass es es dann keine gibt. verdammt lange dauert, bis du Ja, irgendwo einen Therapieplatz das ist, kriegst. ja. Wir suchen auch schon nach einem Therapeuten schon seit einem halben Jahr. Das ist traurig, Das ist oder? traurig, weil wir aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und die, glaube ich, gibt es noch weniger, habe ich das Gefühl. Ja. Da kommst du noch weniger ran, wie wenn wir jetzt als Erwachsene einen Psychologen suchen oder so. Ist richtig, weil es wird viel übersehen, dass viele Kinder und Jugendliche durch diesen Leistungsdruck, den sie schon in der Schule haben, gar nicht mehr damit klarkommen. Und dann, wenn du nach Hause kommst, zum Beispiel, jetzt haben wir ja die Zeugnisausgabe bald wieder, dann die Eltern sagen, oh, das Zeugnis ist aber nicht besonders. Statt dann das Kind in den Arm zu nehmen und sagen, hey, das nächste Mal wird es besser. Ja. Wir schaffen das zusammen. Und ich lerne mit dir. Und du brauchst keine Angst haben. Ich werde dich dafür nicht verurteilen. Nee. Es wird richtig eine Schimpftirade gemacht, wo ich auch gut finde, dass diese Sorgentelefone dann wieder sind und die Kinder sich da anvertrauen können. Weil ja, aber schade, wenn man es da nicht mit den Eltern, ne? Das wird es manchmal nicht gehen, weil die Eltern auch diesen Leistungsdruck aufbauen. Du musst studieren, du musst einen Job haben. Also das habe ich mit meiner Tochter nie gemacht. Ich habe gesagt, wenn sie mal eine 3, 4 nach Hause bringt, hey, Mosi, es wird, das nächste Mal klappt es besser, sage ich. Und dann wirst du wieder deine gewohnte 2, 1 schreiben. Mhm. Einfach nicht drüber nachdenken. Aber ich sag mal in solchen Fällen, ja, okay, es gibt diese Sorgentelefone, wunderbar. Es ist wichtig, um Gottes Willen, will ich auch gar nicht runterdrücken. Aber eigentlich müssten in dem Sinne da die Eltern zur Therapie, um zu merken, was das eigentlich heißt, dass man dem Kind für einen Druck aussetzt. So nach dem Motto, das Kind funktioniert nicht richtig. Hallo? Und damit schafft man den Kindern eben noch viel, viel mehr Ängste. Und ja, es ist eigentlich immer nur traurig. Und jeder hat eine Zeit, die er für seinen Weg braucht. Und auch Kinder brauchen den Weg. Und die Zeit muss man auch den Kindern geben, um eben das zu vermeiden, dass die in so ein Loch hinfallen, was eben dann nur noch aus Angst besteht. Weil es kommt ja dann eben alles Mögliche dazu. Zum Anfang ist es eben so nach dem Motto, oh, Angst vor dem Ärger, weil ich habe jetzt nicht die Erwartung von jemand anders erfüllt. Was eigentlich der totale Bullshit ist, ich muss nicht die Erwartung von jemand anders erfüllen, ich muss meine eigenen Erwartungen erfüllen. Aber das Schlimme ist ja auch, wenn du eine Lehrstelle suchst oder irgendwie von der Schule gehst, du musst ja ein gutes Zeugnis vorweisen. Find mal jemand, der einen nimmt, weil das Zeugnis vielleicht scheiße ist, weil Schule ist halt nicht so, weil der vielleicht für den Job total geil gemacht ist, aber einfach ein schlechtes Zeugnis hat. Dadurch wird ja auch schon den Kindern eigentlich, ne, sie sind gezwungen, gute Noten zu bringen, weil sonst finden sie ja nicht die Ausbildung. Den Wunschjob, weil die Ausbildung, die sie haben möchten. Ja, weil da die Noten wieder zu schlecht sind, ne? Obwohl sie eigentlich dafür richtig gut geschaffen sind, weil sie eben halt dieses Interesse an diesem Beruf haben. Aber da wird dann auf die Noten geguckt? Nee. Gut, über Fehlstunden lässt sich streiten. Ja, das ist was anderes. Aber gut, aber da kann ich auch, Gott sei Dank, also habe ich bei mir im Bekanntenkreis zweimal positive Erfahrungen machen können, wo eben von unserem einen Bekannten der Sohn eben in den Praktikas in einer Autowerkstatt war und überzeugt hat. Dort eben durch seine praktische Arbeit schon überzeugt hat. Ja, er war nie der Theoretiker und war eben eher der künstlerisch begabte und praktische Mensch, ja, und hat seine Ausbildung gekriegt und in einer anderen Form wo eben, ja, bedingt eben durch eine Sozialphobie, eben Angst vor, auch vor Druck und so dergleichen mehr, das kaum zum Abschluss kam, was die schulische betraf, wurde er auch eben durch seine praktische Arbeit überzeugt hat und dadurch auch Gott sei Dank eine Lernstelle gekriegt hat. Gibt diese Ausnahmen, aber, ja, leider sind das wirklich Ausnahmen, und es wird eben dieser Druck eben weitergegeben, so nach dem Motto, du musst die allerbesten Zensuren bringen, um da deinen Traum, was du werden möchtest, dann umsetzen zu können. Und das, ja, ist eigentlich nur traurig. Aber man hat ja auch den Druck nicht nur in der Schule, das ist ja auch schon, wenn man jetzt, also ich hatte auch eine Umfrage auf Insta gemacht, welche Ängste belasten dich? Und bei finanzielle Ängste hat zum Beispiel keiner. Keiner hat finanzielle Ängste. Wo ich Okay. denke, okay, also ich sag mal, wenn ich jetzt sehe, ich selber beziehe ja Krankengeld und muss von dem Krankengeld, klar, das ist meine Frau hat auch noch das Gehalt, aber die Kinder, die Wohnung, die Mieten sind gestiegen, Strompreise sind, Lebensmittel ist alles teuer. Es ist ja heute alles teuer, also ich staune, also teilweise, ich hatte schon finanzielle Ängste. Zwischenzeitlich in der ganzen Zeit, klar, die sind bestimmt immer da, aber Das wird, glaube ich, keiner zugeben. finanziell, Weil es einfach, ist. wenn er jetzt wenig verdient oder krank ist, weil er dann muss Krankengeld verdienen, dass man sich schämt, ich bin eigentlich an der Grenze Ist aber vom traurig, ne? Finanziellen. Das ist doch traurig, dass man heute. Also ich habe es Natürlich, auch nicht. also Ich hätte das. auch mehr gedacht, dass hier mehr Ängste antworten bei finanzielle Ängste, weil eben wirklich alles so teuer ist, Aber man sich ja kaum noch was leisten kann. das ist Mit Familie oder so. vielen wiederum peinlich, ne? So nach dem Vielleicht, Motto, ja. ja, ich kann doch jetzt nicht zugeben, dass ich irgendwo, ja, sag mal so, am Geldende ist der Monat noch so lang, so nach dem Motto. Oh, ich muss aber jetzt wirklich über alles nachdenken, was ich ausgebe. Und gerade Gilt. Alleinerziehende mit Kindern haben eigentlich finanzielle Ängste, weil Ja, da hört man es am meisten, natürlich. die brauchen ja immer, da fehlt's, Ja, vorne und ja. hinten. Ja. Also, ja, also hätte ich auch eigentlich erwartet, dass Ne, da eben. definitiv mehr kommt. Ja, weil, also ich muss dazu sagen, hatte selber auch schon mal finanzielle Sorgen und Ängste, um wie finanziere ich jetzt mein Leben und oder gerade irgendwann eine ja, Kreditbelastung ist, kann ich wirklich diesen Kredit immer ja. Will man ja dann eigentlich auch nicht, war immer irgendwie ins Minus abrutschen, dann auf Kreditlimo, das ist ja eigentlich unnötig, was man möchte, aber Ja. theoretisch, nachdem wie der jetzt alles so in die Höhe geschossen ist, kommt man glaube ich auch nicht drum herum. Also ich hatte die finanziellen Ängste, als ich mich von meinem Mann getrennt habe. Schaffst du das mit dem Kind alleine? Ja, weil dann fehlt Und ja auch wieder ein Gehalt, ne? Dann genau. noch die Miete musst du ja alles selber jetzt alleine dann Genau. tragen. Das ist eigentlich wirklich, war hart. Aber, wie gesagt, Ich tschakka, man habe, schafft's, ja. ne? Irgendwie, man kriegt es dann hin und Man aber das knausert ist eben an auch so, sich. dass man sich auch diesen Ängsten dann eben, man muss sich ja den Ängsten stellen und Eben. das ist natürlich dann immer wieder dieses, wo es dann nachher ein positives Resultat findet, wenn man sich seinen Ängsten stellen Das kann. macht einen auch stark. Definitiv. Und dann weiß man aber auch, man schafft alles. Aber es gibt natürlich auch Ängste, die dich halt immer dein ganzes Leben lang irgendwo begleiten werden. Also Da reichen ja nur Negativerfahrungen, ja. sexuelle Belästigung oder weiß ich. Ne, es gibt ja viele Sachen, einen Autounfall oder deine Krebserkrankung. Ne, gibt viele Sachen, die dann irgendwie einen ewig nachhängen. Da kannst du machen, was du willst. Da lernt man dann halt nur besser mit umzugehen und das dann zu akzeptieren. Aber ist eben wirklich so. Also bei mir ist zum Beispiel gerade eben durch die Krebserkrankung, also so blöd das klingt, Mückenstich am Hals macht mich, lässt mich panisch werden, so nach Ist dem wie bei Motto, mir weil es klingt, Herzklopfen. Ich ja. kann damit umgehen, aber es ist immer noch diese innerliche Angst. Aber ich kann heute damit umgehen, dank der Reha letztes Jahr. Aber ja, Ja. das sind so Kleinigkeiten, ne, wo man denkt, das ist doch eigentlich. Wie gesagt, Mückenstich am Hals, was hast du? Da ist eine Ja. Beule. Ja. Okay, Gott sei Dank, die juckt. Nee, ist nur ein Mückenstich. Aber Es bleibt. trotzdem erstmal dieses Herzrasen, feuchte Hände, ja, teilweise bis hin, ja, fast so wie eine kleine Panikattacke. Bitte nicht wieder. Ne? Das sind natürlich Ängste, die dich auch begleiten, aber die man natürlich in den Griff kriegt. Einmal tief durchatmen, Und dann. und dann, okay, aber. Andere Ängste kriegt man eben halt nicht so in den Griff. Ne? Und gerade, was eben ein ganz, ganz großes ist ja eben diese Angst vor Nähe, Angst vor Menschenmassen. Ja, Aber was das eben hast du ja was. immer. Du brauchst ja nur in die Bahn steigen oder so. Im Bus ist ja auch immer mega voll. Schule, weiß ich, Arbeitsstelle oder so, bist du ja immer unter Menschen. Da ist es So, dann ja. und wer eben diese Ängste ganz, ganz doll verspürt, ja, der sich dann eben dann zu Hause einschließt und sagt, nee, ich kann nicht rausgehen, weil. Da sind mir zu viele Menschen. Ja, da ist Ist das schon wieder eine schwer. Angst, die dich in deinem Leben irgendwie ganz, ganz doll einschränkt. Und Natürlich. Und es ist ja auch nicht eine Angst, die du einfach mal so reden kannst, wo du reden kannst, geh doch raus und mach nicht so, ne, komm runter und nee. Wenn du da drinnen steckst, kannst du nicht einfach runterkommen oder chillen oder das so locker sehen. Dafür, das ist ja schon gravierend dann, da musst du echt. Vor allen Dingen, die, was man von anderen dann hört, ach, hab dich nicht so, geh doch mal raus, geh doch mal unter Menschen. Das ist der schlimmste Satz, den man diesen Menschen sagen kann. Aber den hörst du ganz oft. Den hörst du ganz oft. Ja, oder, ach, du bist gar nicht krank, du willst bloß nicht zum Beispiel Arbeit zur Schule gehen, zur Arbeit gehen, hab dich nicht so. Das naja, Krankheiten, die du nicht siehst, gibt es nicht. Gibt es nicht, ja genau, und dann wirst du abgestempelt. Genau, das, du die Sätze. Und das führt dann wieder, wie man schon sagte, in die Depression, wo du dich zurückziehst, weil mir hört doch sowieso keiner zu. Mir glaubt keiner. Mir glaubt keiner und alle denken, ich bin verrückt und. Bild mir das nur ein. Genau. Das sind nur Ausreden. Das ist doch jetzt wieder nur eine Ausrede, um das und das nicht machen zu können. Oder eben andere, die dann eben das so verurteilen und dass jemand zum Psychologen oder psychologische Psychotherapie gehen, wo denn so eine Sprüche kommen. Na, hat der denn keine Freunde, mit denen er darüber reden kann? Nee, nicht über jede Angst willst du mit deinen Freunden reden. Kannst du auch gar nicht, weil deine Freunde sind in dem Sinne keine Psychologen. Die können dich kurzzeitig mal vielleicht von der Angst eventuell ablenken. Aber die können nie die Ursache herausfinden und können auch dir nie einen Weg mitgeben, wo du für dich selber Kraft daraus ziehen kannst, um auch für dich selber Hilfe aus dieser Angst zu ziehen. Das verstehen mich auch manchmal gar nicht. Nee, und so ein Psychologe sieht es ja aus einer anderen Perspektive, ne? Da ist man ja fremd und der sieht es ja schon wieder von einem ganz anderen Bild und kann dir damit ja auch schon wieder so ein bisschen rumdrehen, dass du die Situation noch anders siehst oder so. Und das kann ja eine Person, die dir nahesteht, kann das ja dann nicht so. Funktioniert nicht so. Das steht dir viel zu nah dafür, um das dann irgendwie. Ja. Also auch gerade wenn Kinder betroffen sind, du kannst als Elternteil kannst du nur halt deinem Kind sagen, ich bin für dich da, du kannst jederzeit zu mir kommen, wenn du meine Hilfe möchtest. Ja. Ich begleite dich, egal wo du hingehen möchtest, was du machen möchtest. Ich gebe dir auch die Zeit, die du brauchst, deinen Weg zu gehen. Aber die eigentliche Hilfe kann nur jemand von außen geben. Wer nicht involviert ist und nicht so. Wer nicht involviert ist. Ja, du kannst in dem Sinne wirklich, egal ob jetzt dein Kind oder dein Partner, du kannst in dem Sinne nur sagen, ich bin für dich da. Wenn du mich brauchst, hier bin ich. Aber man muss es auch akzeptieren, wenn der andere dann sagt, sei nicht sauer. Jeder andere kann mit jedem anderen darüber reden, aber nicht mit dir. Das wobei das dann auch wieder schwer ist als Elternteil, ne? Wenn dann das Kind kommt und sagt, nee, ich möchte jetzt nicht oder so. Ich meine, seitdem ich selber zum Psychologen gehe und alles und mir der super hilft und wirklich so ganz toll ist, kann ich es auch akzeptieren, wenn andere dann mal sagen, nee, ich will da lieber mit einem Außenstehenden drüber reden oder so. Wäre früher ja nicht möglich gewesen, aber wenn man selber in der Situation ist und das sieht, wie toll das hilft und unterstützend ist und dann auch mal eine Meinung von jemandem, der dir nicht nahesteht, ist es dann schon sehr hilfreich. Auf jeden Fall. Also, ich sehe ja dann auch manchmal. Und das ist auch eine Form von Liebe, den anderen dann in dem Moment auch mal loszulassen und zu sagen, okay. Schwer, ich weiß, aber es gehört dazu. Schwer, ja. Ich weiß, dass du jetzt gerade nicht mit mir reden willst, aber es hat nichts mit mir persönlich zu tun, das weiß ich. Ja. Und diesen Freiraum muss man dem anderen geben. Und dann kommt die Person noch von alleine und redet irgendwann offen darüber, wenn. Genau. Und das andere eben so nach dem Motto, soll ich dir helfen, soll ich dich begleiten, möchtest du? Oder manchmal auch den Schritt gehen und sagen, du weißt, dass du eigentlich Hilfe brauchst. Guck mal, ich habe hier für dich schon das und das rausgesucht, meinetwegen. Da kannst du gerne mal anrufen und dir von jemand anders Hilfe suchen. Das hilft auch schon ungemein. Das ist auch eben ganz, ganz wichtig. Sowieso. Habt ihr Zukunftsängste? Also ich habe eine Umfrage auch jetzt hier, ne? Welche Ängste belasten dich wieder? Und 20% haben Zukunftsängste. Ja, auch da ist es eben differenziert. Sind es jetzt betrifft auf meine eigene Person, sage ich nein, habe ich keine Zukunftsängste, weil ich sage, Chaka, ich habe bis jetzt so viel durchgestanden und so viel, ja, Negatives schon erleben müssen, dass ich sage, okay, das passt. Differenziere ich und sage, was die Gesellschaft betrifft, ja, da habe ich Angst vor der Zukunft. Aber das ist ein anderes Thema. Genau. Ist so. Ja. Nee, eigentlich nicht wirklich. Nur eben halt, wenn ich unsere Kinder sehe, habe ich Angst. Weil es ist die Gesellschaft, die sich so verändert, wenn man auch sieht, was so jetzt immer im Moment los ist, wenn 20-Jähriger niedergestochen wird Das ist oder traurig, ja. Da so kriegt man schon, traurig, ja. dass man Angst haben muss, wenn dein Kind abends, nachts alleine unterwegs ist, kommt mein Kind gut nach Hause? Keine Ahnung, das ist für mich so. Also theoretisch sind wir als Eltern eigentlich ständig in Angst. Eigentlich begleitet uns die Angst, ne? Gerade mit Kindern. Du Permanent. hast immer Also Angst und wenn dann ein hast du Kind. keine Angst um dich, sondern wirklich eher nur Angst um die Kinder, dass die wohlbehüten und ohne irgendein schlechtes Erlebnis aufwachsen können. Mein Kind war letztens zum Konzert bei Big Time Rush. Dann sage ich, pass auf dich auf. Sagst du, Mama, ich bin schon ein großes Mädchen. Sagt meine Große aber auch, aber trotzdem sagen wir es immer, weil man hat Ja, einfach Angst um die Kinder. Es obwohl passiert so umgekehrt viel. auch. Ich bin Also. mit Heike unterwegs gewesen und dann schrieb sie zu mir, Mama, pass auf dich auf. Aber es ist Ja. süß. Das kenne ich von meiner Großen auch. Also, wenn ich dann nach Hause fahre, bei ihr zu Besuch bin, und dann kommt jedes Mal von ihr. Und bitte schreibe, wenn du zu Hause angekommen bist. Stimmt, das hat sie, macht sie Das mache ich aber auch auch. immer bei meiner Ja. Mama, wenn sie dann auf die Kinder aufpasst oder auf den Kleinen, die Ja. Große, dann sage ich auch immer, sie soll schreiben, wenn sie zu Hause angekommen ist. Ja. Vorher habe ich dann auch keine Ruhe. Es Ist ist aber auch einfach. auf der einen Art, man macht sich Sorgen um den anderen, was natürlich total ist, ein Zeichen von Liebe. Hat in dem Sinne jetzt nichts wirklich mit Angst zu tun. Also da Nein. denke ich mir, das ist eben so Ja. diese, du bist mir wichtig, das zeige ich dir damit. Und ja, man ist ja noch beruhigter. Also, ja, na klar, als Mama ist es immer noch wieder mit ganz anderes, da siehst du das ein bisschen anders, aber wenn die Kinder das so machen, ist es ein Zeichen von Liebe, sage ich immer. Was auch schön, weiß man, man hat wieder den Kindern was Gutes mit auf den Weg gegeben. Genau. Nee. Aber ja, wie gesagt, also Ängste, da hast du ja viel. So nach dem Motto, der eine hat Höhenangst, der andere hat Flugangst, Spinnenangst. Spinnenangst. Also Oh. es gibt ja so viele Varianten von Ängsten, ist schon ein sehr, sehr umfangreiches Thema. Also 40% haben bei gesundheitliche Ängste. Ja, belasten sie. Bin ich mit bei. Ich auch. Ja, Ja. ist, ja, gesundheitliche Ängste sind auch was schon mit. Weil die verbinden ja noch wieder viele Sachen damit zu. Also jetzt gerade so in meinem Fall. Oder auch in deinem Fall ist es ja eben halt so, durch eine gesundheitliche Einschränkung bist du arbeitlich eingeschränkt, hast du dadurch wieder eine finanzielle Einschränkung, hast du natürlich Existenzängste, die dann da wieder mit auftauchen, hast natürlich auch andersrum Angst um deine Gesundheit, natürlich Krankheiten belasten auch eine Beziehung, dann hast du wieder noch die Beziehungsängste dazu. Also es ist schon so. Also gerade was gesundheitliche Ängste betrifft, oder eben auch immer die Angst vor einer wiederkehrenden Krankheit, ist es völlig normal. Und andersrum, auch so unser leidiges Thema, was unser Gesundheitswesen betrifft, kriegst du wirklich die dementsprechende Hilfe, die du benötigst. Da geht es ja schon mit den Ärzten los. Die sind ja auch schon alle überbelastet. Da ist ja auch kein Natürlich. Platz mehr. Du kriegst halt nirgendwo mehr rein, nirgendwo mehr ran, musst Monate auf einen Termin warten und alles. Das ist. Und das eben ja nicht nur bei den Psychologen, sondern Ja. wirklich bei jedem Ja, bei Facharzt, jedem. ne? So nach dem Motto. Beim Kardiologen zum Beispiel. Ganz Ja. schlimm. Ich habe bei uns in der Gegend anrufen, weil meine Tochter muss ja regelmäßig EKG haben. Ja, nee, wir sind voll. Wir sind voll. Und dann habe ich in Berlin. Erstaunlicherweise angerufen, in Spandau. Da habe ich sofort einen Termin gekriegt. Das ist komischerweise. Gut. Das ist gut. Ja, und weil normalerweise mal, Kardiologe kriegst du ja gar nichts mehr. Und ich denke, da werden wir auch bleiben, weil sie hat sich ja auch gut aufgehoben gefühlt. Du musst das ist auch gucken, wie die Chemie zwischen den Arzt, dem Arzt und dem Patienten stimmt. Also kann man wieder ernst genommen werden, ne? Ja. Richtig behandelt werden oder einfach nur das machen, ich kriege dafür mein Geld und tschüss. Ja, er hat sogar mehr gemacht, als er eigentlich machen sollte. Hm. Das ist doch also gut. Wenn dann zeigst du wieder, dass er noch Zeit für die Patienten hat dann, ne? Beim Kardiologen, wir sehen noch so eine Story damals mit meiner Tochter, ging um ihre Ausbildung, was sie eigentlich gerne mal machen wollten. Und bei der Grunduntersuchung wurde bei ihr angeblich, Gott sei Dank, angeblich ein Herzfehler festgestellt. Und dann wurde uns gesagt, ja, wenn sie das nachweisen kann, dass das nicht oder wenn das abklärt, könnte sie innerhalb von einer Woche nochmal zur weiteren Untersuchung kommen. Und dann noch diese Ausbildung damals machen. Und ich habe bestimmt bei 20 Kardiologen angerufen, unsere Situation erklärt. Und ich glaube, es war im April, dass sie da irgendwie zum Vorstellungsgespräch, also das ist schon ewig lange her, aber trotzdem. Und dann wurde mir immer gesagt, ja, ja, ist klar. Ja, also Sie brauchen einen dringenden Termin. Warten Sie mal, im September. Und ich meine, haben Sie mich nicht verstanden? Wir brauchen das innerhalb von einer Woche. Es war nicht möglich, also es war Katastrophe. Ich glaube, innerhalb von einer Woche kriegst du selten bei irgendeinem Facharzt, Kardiologe, Orthopäde, Neurologe heute noch einen Termin. Überhaupt nicht. Also. Nee, also das war. Und wenn es dringend ist, hat man wirklich diese Angst. Ja, was ist denn mit mir? Und keiner will mir helfen. Na klar, wenn es nicht abgeklärt ist, hast du ja noch mehr Angst, ne? Weil dann rennst du dann mit rum und denkst, oh Gott, was ist mit denn? Dann kommen wir wieder in dieses Schema, Ängste bauen sich auf, Panikattacken kommen und Luft schon, bist du wieder so erledigt, dass du eigentlich nur zu Hause sitzt, weil du dich gar nicht mehr traust, weil du Angst hast. Mhm. Genau. Weil bei Ängste allgemein waren es auch 40%, die dafür gestimmt haben, dass sie allgemein Ängste haben. Aber gut, hast ja auch schon gesagt, Gehirte 4, ne? Könnte Höhenangst sein, irgendeine Phobie oder irgendwie, weiß ich, eine Spinnenangst. Manchmal greifen die Ängste auch ineinander. Ja. Wie zum Beispiel, wenn du eine Beziehungsangst hast, weil du bist enttäuscht, verletzt, wurdest im Prinzip, ich sag's jetzt mal, verarscht mehrmals, dann hast du auch wieder die Angst. Diese Bindungsangst. Diese Bindungsangst und sagst dann, nee, was soll denn das noch? Hm. Dann bleib ich lieber alleine. Und so ziehst du dich wieder zurück. Hm. Ist ja wie, wenn man eine Fehlgeburt hat oder so, du hast ja beim nächsten Kind hast du ständig wieder Angst. Ne? Hast ja auch mal die Angst, dieses Kind wieder zu verlieren. Dann genießt du die Schwangerschaft ja gar nicht, weil du einfach mit dem Kopf da drinnen bist, oh Gott, was, wenn es jetzt wieder passiert oder so. Mhm. Eigentlich ist es ja überall mit Ängsten. Aber auch da finde ich, dass die Frauen, also ist für mich, also das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, dass die Frauen da viel zu sehr allein gelassen werden mit dem, dass das überhaupt nicht aufbereitet wird für die Frauen, die leider Gottes eine Fehlgeburt hatten und auch da mit ihren Ängsten alleingelassen werden, was sich ja natürlich in viele nächste Schwangerschaft natürlich irgendwo auch negativ auswirkt, weil man eben diese Angst dann davor hat. Klar, ich glaube, die Angst, das Kind zu verlieren, hat jede Frau irgendwo. Das kann ja auch so viel, ne? Das heißt ja nicht in den ersten 3 Monaten. Es kann ja auch bei der Geburt dann plötzlich irgendwie, ne? Ja, also nicht umsonst hast du meistens so, dass dann ganz, ganz viele eben nach der Entbindung eben 2 Tage später erstmal so einen totalen Heulkrampf kriegen, ihr Kind angucken und anfangen aus heiterem Himmel erstmal wirklich, weil ich glaube, dass da so diese ganze angestaute Angst da in dem Moment erstmal aus dir rausläuft und du erstmal so diese kleine Wesen da fassungslos anguckst und denkst so nach dem Motto, oh Gott, Gott sei Dank, das ist alles gut gegangen und jetzt habe ich dich. Ne? Und dann kommt die nächste Angst. Dann kommen ja die 3 Monate, ne? Und so schleppst du dich eigentlich von Angst zu Angst zu Angst. Also theoretisch besteht eigentlich das ganze Leben fast aus Angst. Ja, aber wie gesagt, dann auch da gesunde Ängste und solange man eben damit auch gut umgehen kann. Gehört es, glaube ich, auch dazu. Ne? Ja, gehört auch dazu. Stell dir mal vor, du würdest ohne Angst durchs Leben rennen. Geht gar nicht. Nee, ne? Kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Aber ich glaube auch, sagen wir mal so, Kinder werden ja eigentlich ohne Angst geboren. Also die haben ja dann eigentlich nur so ihre natürlichen Instinkte, wenn die eben geboren werden, und nach dem Motto, ich muss essen, und so dergleichen mehr. Die weinen ja dann, wenn ihre eigentlichen Bedürfnisse nicht was auch da schon eben zu Ängsten ja auch führen kann, dass er eben so nach dem Motto, so ein kleines Wesen denkt, so nach dem Motto, ich muss jetzt verhungern, also schreie ich. Aber sie sind unbedarft. Und je mehr man wirklich bewusster denkt, umso mehr Ängste entwickeln sich. Na, wahrscheinlich, und, weil wir Eltern sie auch projizieren aufs und Kind. Wir Eltern projizieren. Aus unseren Erfahrungen, die wir gemacht haben und wo wir sich vor schützen wollen, legen wir ja die Ängste theoretisch. Genau. Ich kletter mal da nicht hoch, du könntest da runterfallen. Ja, ist so. Ja. Geh nicht so dicht an den Straßenrand oder so dicht ans Wasser ran. Ja. Aber man liest auch so viel. Ja, ne? Immer so nach dem Motto, mach dies nicht, mach das nicht, mach jenes nicht. Ja. Das Kind wird doch eigentlich die ganze Zeit mit Ängsten überschüttet. Mit Ängsten überschüttet, ne? So nach dem Motto, als Elternteil überschüttest du dein Kind mit den Ängsten. Eigentlich mit deinen Ängsten. Genau, die man selber hat, weil man eben schon so viel erlebt hat. Das Kind ist ja eigentlich noch unbedarft. Wenn man damit gut umgehen kann, ist das alles wunderbar. Ne? Und wie gesagt, also da nochmal so hin, lähmen mich meine Ängste so weit, dass ich meinen ganz normalen Alltag nicht mehr bewältigen kann, dass ich merke, dass es mich eigentlich nur noch runterzieht, dass ich nach dem Motto durch meine Ängste nicht mehr wirklich lachen kann, ist es höchste Eisenbahn, sich definitiv Hilfe zu suchen. Und dafür muss man sich auch nicht schämen. Nee. Weil Hilfe annehmen ist wichtig. Und wenn man den Mut und die Kraft dazu nicht hat und jemanden hat, dem man vertraut, der wirklich für einen da ist, einfach zu sagen, kannst du mitkommen? Ja. Und mir beistehen und sagen, dass du da bist. Also definitiv ist natürlich für jemanden, der irgendwelchen im sozialen Umfeld sollte man sich immer jemanden anvertrauen, um da noch Beistand zu finden und definitiv nicht alleine ausmachen. Und wenn es möglich ist, dann auch vielleicht offen drüber zu reden oder so zu sagen, ich habe jetzt zum Beispiel mit meinem Herzängst, ich habe Erzangst, ne? Jetzt wird es gerade zu viel oder irgendwie so, keine Ahnung. Oder wenn man mit Menschen unterwegs ist, man muss ja nicht jedem gleich hin und her, ich habe eine Phobie gegen Menschen oder so, ne? Aber wenn man da so seinen Engkreis hat, dass man dann einfach offen vielleicht sagt, pass auf, ist so und so. Ich muss jetzt hier raus. Genau. Ich muss hier raus, ich kann jetzt nicht mehr. Und vielleicht helfen die Leute ja dann auch, ne? Dass die Teenies, keine Ahnung, welche Situation, ob Erwachsene oder Kinder, dass dann eben die Kinder die Person unterstützen, helfen und sie dann mit, ist ja auch einfacher für einen, ne? Wenn man das nicht alleine durchstehen muss. Also sollten auch andere Leute in dem Sinne mal so ein bisschen berücksichtigen. Also weiß ja nicht jeder, dass ich ja auch gerne auf Konzerte gehe und so. Also da haben ja auch ganz viele so nach dem Motto diese Platzangst. Und wenn gerade beim Konzert jemand dann in dieser Situation kommt, dass er sagt, ich muss jetzt hier weg. Hey Leute, lacht nicht über den nehmt das ernst und lasst dann auch mal eine Gasse. Na klar, darf keiner auf die Idee kommen, ich habe hier Angst, in die falsche Richtung zu gehen. Aber wenn jemand nach hinten gehen will, oder an der Seite raus. Leute, lasst die Leute raus, bevor die euch da umkippen. Und so eine Panikattacke hat es in sich, wenn man da nicht reagiert. Oh ja. Und es ist wichtig und lacht nicht darüber, wenn jemand sagt, ich habe vor einer Situation Angst. Weil jeder kann mal in die Situation kommen. Wir können alle mal die Angst durchleben, die einer hatte, auch wenn man da jetzt nicht noch nicht, ne? Es kann immer jedem irgendwo passieren. Also wir können alle davon betroffen sein, werden oder. Und das eben wirklich in jede Form von Angst kann dich irgendwo treffen, ob irgendwo, das jetzt eben. Ja. Aus dem Nichts heraus. Aber war ein schönes Schlusswort. Denke ich auch. Wir nehmen mit. Leute, wenn ihr Ängste habt oder so, sprecht drüber mit den Personen, ne? Oder holt euch ärztliche Hilfe. Ihr seid nicht alleine und dann kann man es auch schaffen, dass die Angst einen nicht übernimmt oder überschattet vom Leben raubt, dass man sich einschließt oder zurückzieht oder so. Genau. Keiner ist alleine. Keiner muss zum Glück mehr mit Ängsten allein umgehen. Das schafft sich noch über sein soziales Umfeld Hilfe zu holen, ist es okay. Wer merkt, dass es nicht ausreicht, sollte definitiv den Weg finden, sich professionelle Hilfe in Form von Psychiater, Psychologen, Psychotherapeuten suchen. Und dafür muss man sich auch nicht schämen. Definitiv nicht. In diesem Sinne, ihr da draußen, bleibt gesund und bis bald. Tschüss. Tschüss.